Der Osten, was gibt's Neues? Gewalt und viel Leid. Und im Westen? Träume und Schinderei. Und damit ist der Raum eröffnet und damit ist eine Bewegung im Raum anvisiert und eine Richtung nach Westen. Jay im Western Slow West, Jay, den es in die Welt verschlägt, aber ist diese Welt Traum oder Albtraum? Nimm die Hände hoch, Junge! Wildnis, Gewalt, blutige Schinderei, Frage. Rothaut oder Weißer? Sir, ich bin Brite, Schotte. Jay Cavendish, 1870 in Colorado. Das ist die Bewegung im großen Raum, die John McLean in Slow West beschreibt. Von Schottland nach Colorado. In den großen Western suchen die Helden nach dem gelobten Land, nach den Goldfeldern, nach der finalen Erfüllung ihrer Rachegelüste. Einer der großen klassischen Western heißt The Searchers. Jay hingegen verzehrt sich nach seiner großen Liebe. In Rückblenden erfahren wir in Slow West von seinem erotischen Erwachen in der alten Heimat Schottland. Aber Rose war die Tochter eines Arbeiters von Jays Vater, der an einem Abend tot daliegt vor dem Haus von Rose. Irgendwo in Colorado haben sich nun Rose und ihr Vater versteckt. Jay, das Greenhorn. Dürfte ich einen Anzug anprobieren? Sicher, bedienen Sie sich. Der Unerfahrene im gefährlichen Land. Du machst wirklich einen Fehler. Jay sucht Rose. Aber wir ahnen sehr bald, dass er nicht nur in einer Hinsicht einer Illusion hinterherjagt. Sir, nehmen Sie Ihre Pistole runter. Man könnte auch sagen, Jay, Cody Smith McPhee spielt ihn, Jay zieht eine Fährte, an die sich all die Typen heften, die das 2.000 Dollar Kopfgeld für Rose und ihren Vater einstreichen wollen. Jeder wusste von dem Kopfgeld, abgesehen von Jay. Er führte mich geradewegs zu ihm. Meint Silas. Silas, Michael Fassbender, der Undurchsichtige, Jays Reisegefährte und Freund oder auch nur ein weiterer Kopfgeldjäger, allerdings einer mit genauer Beobachtungsgabe. Der Junge war ein Wunder. Er sah die Welt mit anderen Augen. Für ihn waren wir in einem Land der Hoffnung und der Zuversicht. Aus meiner Sicht konnte unter jedem Stein, den man umdrehte, ein Schurke hervorkriechen, der dir sein Messer ins Herz rammt, wenn für ihn dabei ein Dollar rausspringen würde. Slow West, dieser Western, der in seinem Titel schon die Urbewegung des Genres eingeschrieben hat, immer Richtung Westen, wurde von einem Briten in Neuseeland gedreht. Ein Western in Neuseeland, kann das gut gehen? Es ging gut. Seit Peter Jacksons magischen Neuseeland-Totalen im Herrn der Ringe ist die Insel etabliert als Kinotraumort. Wie vor mehr als einem Jahrhundert das Monument Valley. Diese Wüstenlandschaft im Südwesten der USA machte der The Searchers-Regisseur John Ford zu einem filmischen Zeichen, das von der Übermacht der Landschaft gegenüber dem Menschen zeugte. Slow West-Regisseur John McLean zitiert nun in seinem Western die genreüblichen Versatzstücke Greenhorn, Kopfgeldjäger, Indianer, Siedler, Mörder und Gauner. Ein paar von uns gab es noch. Männer jenseits des Gesetzes. Aber mit seinem Drehort Neuseeland entfremdet McLean gleichzeitig seinen Film von der Urlandschaft des klassischen Western und gewinnt so einen spannenden Neuzugang. Der klassische Western konstruierte den historischen Mythos der Eroberung eines Kontinents. Neo-Western hingegen wie Tommy Lee Jones, The Homesman oder das True Grit Remake von Joel und Ethan Coen, aber auch Thomas Aslans Western Gold, konzentrieren sich nun eher auf das existenzielle Drama ihrer Helden, wenn die durch das unwirtlich gefährliche wie magische Land ziehen, wo sogar die Unschuldigen wie Jay nicht mehr unschuldig bleiben. Ich habe gestern eine Frau getötet. Ein unvermeidliches Übel. Es stört Sie nicht, in Gesellschaft eines Mörders zu sein? Ich wäre ein einsamer Mann, wenn so wäre. Und Jays Credo, das er gegenüber seinem erfahrenen Reisegefährten, Schrägstrich Retter Silas, formuliert, es ist wahrscheinlich nur Tagträumerei, oder? Ich meine ja nur, es gibt mehr im Leben als schlichtes Überleben. Ja, da ist noch der Tod. Merkwürdig nur, dass Filme wie The Homesman oder True Grit oder auch jetzt Nomen ist Omen Slow West die Bewegung durch den Raum in einer merkwürdigen Langsamkeit inszenieren, als ob diese Filme nur noch dem Traum respektive dem Albtraum verhaftet sind. Und kann da der Westen, im klassischen Western das Utopia, überhaupt noch ein wünschenswertes Ziel sein? Dies hier ist ein düster poetischer Satz aus Slow West, diesem wunderbaren britischen Western aus Neuseeland, in dem John McLean eine tiefe Verbeugung vor dem Genre vornimmt, das uns immer noch so aufregende Varianten dieser einen Geschichte präsentieren kann, der vom Verlorengehen im fremden Land. Jedenfalls könnt ihr von Glück reden, dass ihr Richtung Norden reitet, denn im Westen, da ist es schlimm, wirklich übel. Da zieht ein Sturm auf. Wie auch immer, lasst uns trinken. Auf Freunde, alte und neue.